Erster Abia wurde König über Juda. Das war im 18. Jahr von König Jerobeam. Zweiter, er regierte 3 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Macha. Sie war die Tochter von Uriel aus Gibea. Es gab Krieg zwischen Abia und Jerobeam. Dritter Abia begann den Kampf. Er hatte 400.000 gute Soldaten. Jerobeam kam auch zum Kampf. Er hatte 800.000 gute Soldaten. Vierter Abia stand auf dem Berg Zemaraim. Der Berg war im Gebiet Ephraim. Er rief, hört mir zu, Jerobeam und ganz Israel. Fünfter, ihr wisst doch, Gott Jahwe gab David das Königtum. Seine Familie sollte immer König sein. Das war ein wichtiger Bund. Sechster, Jerobeam war der Sohn von Nebat. Er war ein Diener von König Salomo. Salomo war Davids Sohn. Jerobeam lehnte sich gegen seinen Herrn auf. Siebter, schlechte Leute kamen zu Jerobeam. Sie wurden stark über Rehabeam. Rehabeam war Salomos Sohn. Er war jung und hatte Angst. Er konnte sie nicht aufhalten. Achter, ihr denkt, ihr könnt gegen Gottes Königtum kämpfen. Davids Familie hat dieses Königtum. Ihr seid viele Leute. Ihr habt goldene Kälber. Jerobeam hat sie zu Göttern gemacht. Neunter, ihr habt Gottes Priester weggeschickt. Das waren Aarons Familie und die Leviten. Ihr habt euch eigene Priester gemacht. Das ist wie bei anderen Völkern. Wer ein junges Rind und 7 Widder brachte, wurde Priester für falsche Götter. Zehnter, unser Gott ist Jahwe. Wir sind ihm treu geblieben. Aarons Familie dient Jahwe als Priester. Die Leviten helfen ihnen bei der Arbeit. Elfter, sie bringen Jahwe jeden Morgen und Abend Opfer. Sie verbrennen Weihrauch. Sie legen Brot auf den goldenen Tisch. Jeden Abend zünden sie den goldenen Leuchter an. Wir folgen Gottes Regeln. Ihr habt Gott verlassen. Zwölfter, Gott ist mit uns. Er ist unser Anführer. Seine Priester sind auch da. Sie blasen die Trompeten gegen euch. Ihr Israeliten, kämpft nicht gegen Gott. Er ist der Gott eurer Väter. Ihr werdet nicht gewinnen. 13. Jerobeam schickte Soldaten heimlich umher. Sie sollten die Judäer von hinten angreifen. So standen Judäer vor Feinden. Und Feinde waren auch hinter ihnen. 14. Die Judäer drehten sich um. Sie sahen Feinde von vorn und hinten. Sie riefen zu Jahwe. Die Priester bliesen die Trompeten. 15. Die Judäer riefen laut im Kampf. Als sie riefen, half Gott. Gott besiegte Jerobeam und Israel. Er half Abia und Juda. 16. Die Israeliten flohen vor den Judäern. Gott gab die Israeliten in ihre Hand. 17. Abia und seine Soldaten besiegten sie stark. 500.000 Israeliten starben im Kampf. 18. Die Israeliten verloren damals. Die Judäer gewannen. Sie vertrauten auf Jahwe. Er war der Gott ihrer Väter. 19. Abia verfolgte Jerobeam. Er nahm ihm einige Städte weg. Das waren Bethel, Jesana und Ephron. Auch die Dörfer um diese Städte. 20. Jerobeam war nicht mehr stark, solange Abia lebte. Gott ließ ihn sterben. 21. Abia wurde sehr mächtig. Er hatte 14 Frauen. Er bekam 22 Söhne und 16 Töchter. 22. Mehr über Abia steht in einem Buch. Es heißt Midrasch des Propheten Iddo. Dort stehen seine Taten und Worte. 23. Abia starb. Man begrub ihn in Davids Stadt. Sein Sohn Esa wurde König nach ihm. Das Land hatte 10 Jahre lang Frieden.